Klassische Musik ohne Johann Sebastian Bach geht heutzutage gar nicht mehr. Nicht vorstellbar. Dabei war Johann Sebastian Bach ursprünglich mal nur einem recht kleinen Kreis von Musikkennern eine bekannte Größe. Heute freilich wird er als das musikalische Genie gehandelt, das er nun mal war. Und es gibt ein ausführliches Verzeichnis mit all seinen Werken, abgekürzt das BWV, was natürlich für Bach-Werkeverzeichnis steht. Werkeverzeichnisse gibt es viele, speziell für die Werke klassischer Komponisten. Manch ein Komponist hat gleich mehr als ein Werksverzeichnis. Und diese Werkverzeichnisse werden meistens von Gelehrten, Enthusiasten, Sammlern, unterschiedlichen Leuten vom Fach eben erstellt und gepflegt. Und die ändern sich auch immer mal wieder, weil hin und wieder wird mal ein Werk als Fälschung enttarnt. Oder die Forschung ergibt eine andere Reihenfolge als die angenommene. Kurz gesagt, die Werkbetrachtung von einem Künstler wie Johann Sebastian Bach ist nie abgeschlossen, sondern befindet sich immer noch im Werden. Was ich beeindruckend finde, ist die schiere Anzahl an Stücken. So listet das Bach-Werksverzeichnis über 1080 Stücke. Und man kann ganz allgemein sagen, je höher die Zahl im Bach-Werkverzeichnis, desto später in der Karriere Johann Sebastians entstand das Stück. Manches Stück wurde auch mehr oder weniger als eine Art Fingerübung oder als eine Dokumentation vom Meister niedergeschrieben. So auch BWV 831, auf das uns Themenpate Dr. Asrael Tod hinweist. BWV 831 bildet nämlich zusammen mit einem italienischen Konzert den zweiten Teil seiner sogenannten Klavierübung, wobei Übung jetzt nicht unbedingt im Wortsinne gemeint ist. Es sind durchaus recht anspruchsvoll zu spielende Stücke. Aber es war Johann Sebastian Bachs Methode, sich mit der damals schon im Sterben befindlichen Tradition der sogenannten Suite auseinanderzusetzen. Und da gab es französische und italienische. Und dementsprechend schrieb er ein französisches und ein italienisches Stück, eine Übung gewissermaßen. Freilich nicht dieselbe Art von Übung, die ein Klavieranfänger jetzt vielleicht gerade vor sich hat. BWV 831 ist also eine Ouvertüre nach französischer Art und Teil der Klavierübung. Wird auch gerne mal mit einem Cembalo gespielt. Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.